Bei uns bekommt ihr die perfekte Playlist für euer Wochenende. Radio Kiepenkerl. Wir spielen die Hits im besten Mix. Just shower.